Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Heads of to Roy Harper Revue. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. There's a song called Another Day. I just reflect on the way in which songs come out. This one came out rather kind of tenderly from something that wasn't so tender, and then you get something that comes out very harsh from something that was quite tender. But anyway, it's another day. The sun has gone, another day. She offers me Tibet and tea on a flower tray. She's at the door, she wants to score. I loved you a long time ago, you know, where the winds on forget-me-nots blow. But I just could not let myself go, not knowing what on earth there was to know. But I wish that I had, 'cause I'm so sad that I never had one of your children. And across the room inside a tube, the chances waxed and waned. And the night is young, why so hard up in each other's chains. I must take her, I must make her, while the dove domains and feel the juice run as she flies. I run my wings under her side. To lick us with the firstborn lash of dawn. Oh, really, my dear, I can't see what we fear. Sat here with ourselves in between us. And at the door, we can't say more than just another day. And without a sound, I turn around and I walk away. Roy Harper und ein Orchester unter der Leitung von David Bedford am 5. April 1974 live im Hippodrome in London. Mitgeschnitten wurde das Konzert von den Kollegen der BBC für die Reihe In Concert. Roy Harper war häufig zu Gast bei der BBC. John Peel lud ihn das erste Mal schon 1969 zu Aufnahmen für seine Show Top Gear ein. Ende der 90er Jahre veröffentlichte Harper dann in Zusammenarbeit mit der BBC eine sechsteilige CD-Reihe mit speziell für die BBC gemachten Aufnahmen aus den Jahren 1969 bis 1978. Der Song Another Day erschien das erste Mal 1970 auf dem Album Flat, Baroque and Berserk. Beschrieben werden hier Perspektiven einer letztlich unerfüllten Liebesbeziehung. Die Frau bedauert, kein Kind von ihm geboren zu haben. Der Mann fragt sich, warum sie sich beide so in den Ketten des anderen verheddert haben und wovor sie eigentlich Angst haben, jetzt, wo sie sich gegenüber sitzen. Zwischen ihnen stehen nur ihre verschiedenen Charaktere. Und an der Tür steht man sich dann gegenüber, sagen kann man sich nichts mehr, und ganz still drehe ich mich um und gehe weg. In seiner Textsammlung »The Passions of Great Fortune« findet sich eine Widmung des Songs an eine Frau namens Solveig, die er, wie ein Foto in dem Buch nahelegt, in Berlin kennengelernt hatte, während Roy Harpers Wanderjahren. »Ich war sehr lange in sie verliebt, aber wir lebten immer in verschiedenen Welten. Sie ist die einzige Frau aus meiner Jugend, die noch mit mir Kontakt hat. Ich werde sie immer lieben, obwohl wir wie Schiffe in der Nacht sind.« Roy Harper hat besonders in den 70er Jahren oft mit dem englischen Komponisten und Arrangeur David Bedford zusammengearbeitet, mit immer wieder wunderschönen Resultaten. Anlässlich Roy Harpers 60. Geburtstags gab es 2001 ein Konzert zur Feier des Jubiläums in der Royal Festival Hall unter Mitwirkung von David Bedford. Und als Harper sein Londoner Jubiläumskonzert zu seinem 70. Geburtstag für Anfang November plante, war es naheliegend, diese musikalische Partnerschaft zu erneuern. Leider starb David Bedford einen Monat vor dem Konzert im Alter von 74 Jahren an Krebs. Einer der schönsten Songs von Roy Harper ist »When an Old Cricketer Leaves the Crease«. Auch dieses Lied wurde von David Bedford mit herrlichen Streicher- und Blechbläserarrangements veredelt. John Peel hatte einmal den Wunsch geäußert, dass dieser Song bei seinem Begräbnis gespielt werden solle, und so kam es denn auch 2004. Ich habe diesen Roy Harper Song vor nicht allzu langer Zeit hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk gespielt, deshalb sei an dieser Stelle nur daran erinnert, dass When an Old Cricketer Leaves the Crease auf dem Album HQ von 1975 zu finden ist. Und wer hören will, wie wunderschön Roy Harper den Song heutzutage singt, der braucht nur bei YouTube die Stichworte Roy Harper Test Match und Part 1 einzugeben. Roy Harper Test Match Part 1. Harper war in diesem Jahr zu einer Live-Sendung der Cricket-Radio-Institution Test Match eingeladen worden und spielte im Rahmen eines längeren Interviews eben diesen Song When an Old Cricketer Leaves the Crease. Von dem Album HQ aus dem Jahr 75 jetzt aber ein anderer Track, eines von Roy Harpers mehrteiligen Song eben, The Game. The habits I've got in my Had enough to last. past for some time into the future. These songs are torn to lovers alone in the past. Thank you. Hats off to Roy Harper ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade die Eröffnungsnummer von seinem Album HQ aus dem Jahr 1975, The Game. Mit von der Partie waren bei diesem Song Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour, Led Zeppelin-Bassist John Paul Jones, Drummer Steve Broughton von der Edgar Broughton Band, Ex-Yes und King Crimson-Drummer Bill Bruford am Marimbaphon und Chris Spedding mit einem umwerfenden Gitarrensolo. The Game wirft einen Blick auf die Menschheitsgeschichte und illustriert den Gedanken, dass allzu gerne übersehen wird, dass die Phase der sogenannten Zivilisation nur etwa 6% der Zeit ausmacht, die wir in dieser speziellen Evolutionsform auf dem Planeten Erde zugebracht haben, wie Harper es formuliert. Der Song hinterfragt unsere Ignoranz dessen, was wir wirklich sind, woher wir kommen und wie lange wir dafür gebraucht haben. Ich habe das schon früh gespürt, als ich noch sehr jung war. Alles um mich herum war eine Farce. Ich war sehr einsam, ich mochte nicht, was man mir beibrachte, und ich verachtete die herablassende Art, mit der man mir den Lehrstoff aufzwang. Ich wollte ganz andere Dinge wissen, zum Beispiel, warum wir so sind, wie wir sind, aber darüber sagte niemand ein Wort. Und sonntags starrte ich in das geistlose Goldfischglas eines stumpf werdenden Fantasierituals namens Gottesdienst. Soweit Roy Harpers Gedanken zu Beginn seiner Anmerkung zu dem Song The Game, nachzulesen in seiner Songtextsammlung The Passions of Great Fortune. Nach 8 weiteren eng bedruckten Textabschnitten kommt Roy Harper in seinen Anmerkungen zu The Game auch auf das unglaubliche Gitarrensolo von Chris Spedding zu sprechen. Es war der erste Take, er hat uns das Solo einfach vor die Füße geknallt, wie etwas, das komplett improvisiert war. Am Ende musste ich laut lachen. Ich bat ihn, in den Kontrollraum zu kommen und sobald er damit fertig war, um ihm zu gratulieren. Ich glaube, er war ziemlich überrascht, aber letztlich kann er nur von seinem eigenen Können überrascht gewesen sein. Soweit also Roy Harper über The Game vom Album HQ aus dem Jahre 1975. Chris Spedding ist auch bei der nächsten Aufnahme von Roy Harper mit dabei. Der Drummer ist Bill Bruford, am Bass ist Dave Cochran und Roy Harper singt und spielt eine treibende Rhythmusgitarre. Between the clean sheets of my love life. from yesterday on a Puritan beach, swallowing sorrow, following fate, poaching tomorrow from a god on the stage of a homo who's shed. Being this way, and I'm happy for certain, and hoping to stay, traveling drugs, cause new day, gathering dust on your highway. Between the clean sheets of my love line. Das war zum zweiten Mal in dieser Soundcheck-Folge über Roy Harper sein Highway Blues, diesmal in einer Version mit Band. Der Live-Mitschnitt stammt von der BBC. Am 3. Juli 1975 spielten Roy Harper und Kollegen im Paris Theatre in London. Harpers neuntes Album... Harpers neuntes Album HQ war gerade im Juni veröffentlicht worden. Roy Harper trat damals mit einer hochkarätigen Band auf, Trigger hieß sie, daran beteiligt waren Chris Spedding, Bill Bruford und Dave Cochran. Der Mitschnitt des Konzerts im Paris Theatre wurde 1997 im Rahmen einer sechsteiligen CD-Serie mit Harpers BBC-Aufnahmen veröffentlicht, auf seinem eigenen Label, das einen wunderbaren Namen hat, Science Friction. Nach einer längeren, krankheitsbedingten Pause erschien 1977 Roy Harpers 10. Album, Bull in the Meanways heißt es. Die ganze zweite Seite des Albums wird von einer mehrteiligen Songsuite eingenommen, One of These Days in England. Hier sind die ersten 10 von knapp 20 Minuten davon. Die ersten Zeilen, die Roy Harper hier singt, könnte man folgendermaßen übersetzen. Jeden Mittwoch, ungefähr um 10 Uhr, kriegt die Queen mein Autogramm und sie gibt mir dafür das Geld. Der Mann hinter dem Schalter lächelt, der Portier verbeugt sich noch einmal, bloß ein weiterer Tag in der Schlange beim Arbeitsamt. Aber die Regierung muss mich lieben, denn sie verhindern, dass ich einen Job kriege. Die müssen mich für etwas Besonderes aufsparen. Vielleicht für den Job, für Captain Kirk Joints zu drehen. Oder den Job als Friseur von Linda Lovelace Schamhaar. Every Wednesday morning at about the hour 10 I give the Queen my autograph. She gives me the yen. The man behind the counter smiles. The doorman bows again. Just another day down on the dole queue. But the government must love me 'cause they keep me out of work. They must be saving me for something special. Maybe it's the job of rolling spliffs for Captain Kirk, or giving Miss Lovelace a pubic hairdo. Read the signs. Beware designed for though the victors write the books, the loser speaks the line. So let's now both be gone, 'tis far to Avalon. And though we go our different ways, I'll see you there anon. So I'll put on board the bird of Aeons down a road, but every time I met a prince, a fork came down the road. I kept on thinking that I'll stop once everybody should, gathered in the midst of all reflection. But I believe that possible, this far into control, this far beyond the non-imagination. I can't shake the moving forces of my soul, the time lords of the slow revolution. You and me, brother, wrapped up in silence, brooding for vengeance. Das war ein Ausschnitt aus Roy Harpers Suite One of These Days in England von seinem Album Bull in Hemingway's aus dem Jahr 1977. In den Anmerkungen zu One of These Days in England widmete Harper die Suite King Alfred aus dem 9. Jahrhundert und der englischen Sprache. Roy Harper hatte bei dem Album Bull in Hemingway's das letzte Mal die Gelegenheit, unbekümmert von finanziellen Einschränkungen eine Platte zu konzipieren. Danach wurde es schwerer. Trotz einer finanziellen Katastrophe Anfang der 80er Jahre und sich ändernden musikalischen Zeiten gab es weiterhin Musik von Harper, in letzter Zeit nicht selten im Duo mit seinem Sohn Nick. Erfreulicherweise begannen dann vor etwa 5 Jahren Musiker, die 40 Jahre jünger waren als er, von seiner Musik zu schwärmen. Joanna Newsom zum Beispiel oder die Fleet Foxes. Im Jahr 2011 war dann sein 70. Geburtstag und neue digitale Veröffentlichungen seiner Alben Anlass für diverse Musikmagazine und seriöse Tageszeitungen, ausführliche Berichte über ihn und seine Musik zu veröffentlichen. Hier ist ein Song von seinem bisher letzten Studioalbum »The Monster« heißt das Lied, veröffentlicht im Jahr 2000 auf dem Album »The Green Man«. Roy Harper beginnt seine Anmerkung zu dem Song mit den Worten: »Eine wachsende Minderheit unter den Homo sapiens hat den Verdacht, dass das Tier über seine Verhältnisse lebt, und das schon seit mindestens 10.000 Jahren. Alle anderen Spezies auf dem Planeten werden auf die ein oder andere Art unterjocht oder einfach ausgerottet.« Soweit Roy Harper zu »The Monster«. In dem Lied taucht zu einer der schönsten Melodien in Harpers Oeuvre refrainartig die frohe Botschaft auf: »Everybody knows that everybody goes insane.« Jeder weiß, dass alle Leute den Verstand verlieren. Now that there's no one left to vote for, and there's very rarely been any voices of the people who were not of the machine, of the giant public monster, eat and survive as at the scene, swearing blind it never saw one hide in the bones that everyone's seen, so that everybody knows that the monster goes insane. The revolution's always over, the apocalypse is now, all hands are on the keyboard, hardly any on the plow. The new government's the old one, same old hand back at the helm, lapsing back into religion, letting voices got so crazy on the front line, men in barricades to wait on the motherboards of freedom for the hordes of solid state. But that was long before the menu would have a problem with the date. as the mice became the men, far too late, far too late. Now that everybody knows that everybody goes. Tip of my tongue before he speaks, right after he's wrong. Church is now down in the dungeon through the 14th corridor. Virtual walls and somersaulting through the electronic whore. At a level of PlayStation where the rich become the poor. Down on bended knees and praying for much more, for so much more. 'Cause everybody knows that everybody goes insane. Now that there's no one left to vote for, only fools to vote against. All the refugees surrender, the perimeter's been fenced. 6 billion dreamers are all banged up by the sacrament of dough. Parasites of the great religion of the WTO, where everybody knows that everybody goes. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Musik und Gedanken von Roy Harper gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 3 Uhr Nachrichten. Bis dahin aber noch einmal Gelegenheit, Roy Harper zusammen mit der Band Trigger zu hören. Eine Durchsage aus dem Jahr 1975. Grown-ups are just silly children. Erwachsene sind bloß alberne Kinder. Roy Harper. Well, the grown-ups are just silly children, yeah. Anybody can see. Oh, baby, grown-ups are just silly children. Anybody can see. I slung all the sewage from a Christmas into it, and I wrote on the side, lots of love from Big Mom. Whatever you are, whatever you're doing, well, you better not come. We're the third from the start, but the way we've been going, you might find yourselves overrun. 'Cause grown-ups are just silly children, yeah. Anybody can see. Oh, baby, grown-ups just silly children. Anybody can see. Well, leaving my guts down the side of the car. It's Saturday night in a frame. I'm not looking for trouble. My baby's hooked up. I just can't remember her name. But I know her by touch, and I love her so much. I got up and ran when I came. Cause grown-ups are just silly children. And everyone can see. Oh, baby, grown-ups are just silly children. And everybody can see. Come on, Christopher! Thank you.